So, jetzt kommt das letzte Kapitel aus diesem Buch und das heißt Riesenparty für den Tiger. Die Geschichte, wie der kleine Tiger einmal Geburtstag hatte. Einmal sagte der kleine Tiger zum kleinen Bären: Jetzt habe ich einmal Geburtstag und wir feiern eine Party. Oh, eine Party, rief der kleine Bär. Da bin ich aber hochbegeistert. Und er holte die Angel aus dem Fluss, nahm den Wurm vom Haken und schenkte ihm das Leben. Günther Kastenfrosch quakte: Eine Party habt ihr gesagt? Das aber nicht ohne mich. Und er holte die Tigerente in seinem Kasten und der kleine Bär ruderte das Boot an Land. Am Ufer war die musikalische Ente und wusch ihre Harmonika. Wo lauft ihr denn hin, Jungs? Fragte die Ente. Riesenparty beim Tiger. Er sagt, er hat Geburtstag, quakte Günther Kastenfrosch. Und schon waren sie weitergelaufen. Keine Party ohne Musik, rief die Ente, quetschte das Wasser aus der Harmonika und rannte hintendrein. Zu Haus sagte der kleine Tiger: Ihr könnt bei uns übernachten, bis die Party beginnt. Der kleine Bär bereitete eine freundliche Mahlzeit: Kartoffelchen mit Buttermilch, Salat mit Schnittlauch, zum Nachtisch Himbeer-Milchgötterspeise für die einen und geröstete Mückchen mit Puderzucker für den anderen. Der andere ist Günther Kastenfrosch. Ach, wie kitzelt es uns auf der Zunge, wenn wir von diesem Luxusschmaus nur hören. Dann schliefen sie auf dem famosen Sofa ganz weich. Unten der weiche Bär, über ihm der weiche Tiger, über dem die gepolsterte Ente und zu oberst Günther Kastenfrosch. Dann erst die Harmonika. Nachts gegen 4 Uhr wachte der kleine Bär auf. Was ist denn das für eine Party, Tiger? Sag doch mal. Ringelpiez, brummte der kleine Tiger und schlief weiter. Schon verstanden, sagte der kleine Bär und schlief wieder ein. Gegen 6 Uhr wachte der kleine Bär noch einmal auf und sagte: Und was soll getrunken werden, Tiger? Gänsewein, sagte der kleine Tiger. Also riefen sie sofort die Tante Gans an. Gartenschlauchtelefon. Durch den Trichter in den Schlauch gesprochen, Schlauch in die Erde, dort durch die Maulwurfstelefonzentrale. Hier Maulwurfstelefonzentrale, Panama, die Leitung ist frei. Wen wünschen Sie zu sprechen, Mister? Tante Gans, rief der kleine Bär ins Telefon. Wir verbinden, bitte sprechen. Bei der Tante Gans kam der Gartenschlauch aus der Erde, durch das Fenster, der Trichter ist der Telefonhörer. Indes schrieb der kleine Bär eine Liste mit allem, die eingeladen wurden. Kleines Schwein, sagte der kleine Tiger, Förster Grimmel, großer dicker Waldbär, Hase Baldrian, riesengrauer Elefant, 100 Leute. Schnell 100 Zettel geschrieben, die Zettel in 100 Briefumschläge gesteckt, 100 Adressen geschrieben, 100 Briefmarken drauf. Die Briefe in den Korb in das Boot, mit dem Boot über den Fluss, die Post in den Briefkasten, verdammt viel Arbeit für den kleinen Bären. Und dann kamen sie alle. Von der einen Seite kam der Löwe mit der blauen Hose und Kaspermütze, das Huhn mit dem Ei, die beiden Waldfrösche, Hinzi und Kunzi, Schnuddel und Schnuddelpferdchen, der Mann mit der langen Nase, der riesengraue Elefant. Wer etwas zu trinken hatte, brachte es mit. Indes suchte der kleine Tiger alle Töpfe im Haus zusammen, der kleine Bär holte Kartoffeln vom Feld und dann wurde eine Zwiebel-Gemüse-Kartoffelsuppe gekocht. Weil die Gäste essen müssen, weil Gäste immer Hunger haben. Von der anderen Seite kamen die anderen Gäste, oben der Kanari, unten der wilde Hund mit seinen Gesellen und viele, die wir kennen. Ich habe meinen Schlafsack immer dabei, sagte der Reiseesel Mallorca. Und Sie, Sir? Brauch ich nicht, knurrte der große, dicke Waldbär. Wer ein Fell hat, braucht keinen Schlafsack. Als erster kam der Elefant herein, brachte einen Korb mit Urwaldlimonade. Dann die Tante Gans mit ihrem Handwagen, der große, dicke Waldbär, Förster Grimmel und ehe sich's einer versah, war die Bude knüppeldicke voll. Der kleine Tiger spielte die Kochlöffelgeige, doch der kleine Bär konnte nichts hören, denn jemand saß auf seinen Ohren. Die Tante Gans lud den großen, dicken Waldbären für den nächsten Sonntag zum Kuchen ein. Kaspermütze pennte unterm Tisch und die wilden Hunde verschmatzten die ganze Suppe alleine. Der Reiseesel Mallorca sagte zum Mann mit der langen Nase: Ach, verreisen Sie doch einmal mit mir nach Mallorca, mein Herr. Wir nehmen zusammen ein Doppelzimmer, dann spart sich jeder den halben Preis. Wie viel spart sich jeder? Fragte der Mann mit der langen Nase. Den halben Preis, sagte der Reiseesel. Dann komme ich mit. So schnell finden wir auf einer Party einen neuen Kameraden, der uns hilft, Geld zu sparen. Der Fuchs hatte sich in ein Gänslein verliebt und klimperte ein Liebeslied. Auch sie hatte sich in ihn verliebt, verlor Herz, Kopf, Kragen und Leben. Wie es auf einer Party so gehen kann. Nur Günther Kastenfrosch gefiel die Party nicht so recht. Er hing ohne Freunde irgendwo herum. Er wünschte sich eine Party mit mehr Rabatz. Eine fetzige Sause, fidelen Budenzauber, wie die Frösche es nennen. Da ging er in den Garten, zog den Gartenschlauch durch die Hintertür, durch ein Astloch und drehte den Wasserhahn auf. Und ehe sich's einer versah, war die Bude vollgelaufen, und zwar mit Wasser. Herr Jemini, war das eine Freude für die Gäste. Genau wie im Mittelmeer, rief der Reiseesel Mallorca, man kann schwimmen und tanzen und tauchen. Die musikalische Ente und der kleine Tiger spielten weiter zum Tanz auf. Wer die Ohren über Wasser hatte, konnte oben die Musik hören und unten mit den Füßen tanzen. Wer sie nicht hörte, konnte unter Wasser tun, was er wollte. Der Quasselkasper erzählte dem Hasen Baldrian, in Wasserburg ist es genauso schön. Alles ist unter Wasser oder über Wasser oder je nachdem, wo es sich befindet. Als letzter kam Waldschmidt Ziegenbock im Frack. Er hatte unterwegs getrödelt, auch ein wenig geschlafen. 8 Stunden Verspätung. Als er nun klopfte und keiner öffnete, machte er die Tür auf und das Wasser strömte heraus wie ein Fluss. Auf dem Fluss schwammen die Gäste heraus, mussten nun nicht mehr zu Fuß nach Hause gehen, manche schwammen bequem bis in ihre Wohnung. Manche mussten noch ein kleines Stück selber gehen. Eine unvergessliche Party, sagte der Reiseesel Mallorca zu dem Mann mit der langen Nase, und ich habe meinen Schlafsack gar nicht gebraucht. Obendrein war alles sogar kostenlos, nicht wahr, Mister? Der kleine Bär ging Möbel und Töpfe einsammeln und die Gans wusch noch ein wenig das Geschirr ab. Abends sagte der kleine Tiger, jetzt weißt du, was deine Party ist, Bär. Und einmal werde ich sagen, nun hast du aber Geburtstag, lieber Bär, und wir müssen eine Party feiern. Da bin ich hochbegeistert, brummte der kleine Bär und schlief schon lange, denn für ihn war dies ziemlich viel Arbeit gewesen. Also dann, bis zur nächsten Party, ihr Leute von Panama und anderswo. Zu Ende.